欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Sarah, hast du einen Moment Zeit? Ich wollte mich für mein Verhalten gestern entschuldigen. Hallo Stefan. Kein Problem, aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über deine Kritik. Das war absolut nicht böse gemeint. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass die Unterlagen für das Projekt noch nicht vollständig waren. Ich verstehe das jetzt. Ich hatte gestern so viel Druck, dass ich die Anhänge in der E-Mail einfach vergessen habe. Es tut mir leid, dass dadurch eine Verzögerung entstanden ist. Das macht nichts. Ich habe volles Verständnis für deine Situation. Sollen wir die Präsentation noch einmal gemeinsam durchgehen? Ja, das wäre toll. Hast du schon konkrete Verbesserungen im Kopf? Ich habe mir bereits ein paar Punkte notieren können, die wir anpassen könnten. Jetzt bin ich wirklich erleichtert. Ich dachte schon, unsere Zusammenarbeit wäre gefährdet. Überhaupt nicht. Wenn wir konzentriert bleiben, schaffen wir den Termin locker. 刚才的对话很实用，我们来解析一下里面的德文。 首先，Stefan 替昨天的做法道歉，用了 sich entschuldigen für。 这是动词搭配固定介系词。Sarah 则说他对 die Kritik 感到惊讶，也就是 überrascht über。 对 ，Stefan 接着指出，也就是 hinweisen auf 文件依然不。 Vollständig. 这里 Sarah 说她压力很大，用了 so viel Druck, dass 这就是为了表达结果而使用的句型。 因为压力大，所以忘了邮件里的 der Anhang. Stefan 说他有 das Verständnis, 并建议看看 die Verbesserung. 他已经 notieren 聊一些要点。Sarah 听了感到很宽心。也就是 erleichtert. 最后只要保持 konzentriert 就能准时完成任务。 今天就到这里，下次见。